Ausschlag. Bei Mephisto 97,6, 10 und 13 Minuten, 13 nach 10. Heute ist der 9. Oktober, ein historischer Tag für Leipzig und deswegen findet am Nachmittag in der Nikolaikirche das alljährliche Friedensgebet zu den Montagsdemonstrationen statt und damit wird an den Durchbruch der Friedensgebete im Jahre 1989, also vor 14 Jahren, erinnert. Diese Friedensgebete, die waren aber schon 4 Jahre früher, 1985, von oppositionellen Gruppen gestaltet worden. Also da gab es sie schon. Unter anderem mit dabei war eine Arbeitsgruppe Menschenrechte. Und mit den Mitbegründern Oliver Klosch und Uwe Schwabe hat sich unsere Redakteurin Franziska Mönig unterhalten. Die Friedensdemonstrationen dienten dem Ziel, an Informationen zu kommen, die in keiner Zeitung standen. So versuchten die Demonstranten, das Meinungsmonopol des Staates zu durchbrechen. Die Demonstrationen vor dem 9. Oktober hatten mit vielen Verhaftungen geendet. Am 9. Oktober selbst verlief die Montagsdemonstration zum ersten Mal friedlich. Oliver Klosch erzählt. Und wenn man heute bedenkt, dass die Soldaten, die hinter der Oper stationiert waren, schon nicht mehr munitioniert waren, nur noch die Offiziere. Das zeigte, dass die Staatsmacht sogar Angst hatte, die Soldaten noch mit Waffen auszurüsten. Also beiden Seiten war dran gelegen, dass es zu einem friedlichen Ausgang der Demonstration kommt. Und beide Seiten, sowohl die oppositionellen Gruppen wie die SED-Bezirksleitung, konnte das als Erfolg abrechnen hinterher. Zunächst hatte die SED gefordert, die Demonstration abzusagen. Das hatten die Oppositionellen aber abgelehnt. Stattdessen verlangten sie von der SED dieses Mal Gewaltlosigkeit. Die Rechnung ging auf. Insofern war für die, die jetzt direkt in den Gruppen involviert waren, das Risiko am Montag, ja, nicht so groß. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit konnte man damit rechnen, dass man sich auf dieses Spiel eingelassen hat seitens der SED-Bezirksleitung. Trotzdem war die Teilnahme an den Friedensgebeten gefährlich. Dessen waren sich auch alle Mitwirkenden bewusst. Uwe Schwabe erklärt, warum er sich trotzdem engagiert hat. Ich denke, jeder hat irgendwann mal den Weg gefunden, der für ihn gangbar ist. Und für mich war das ein Weg gewesen, sagen wir mal, meine Kritik am Staat zu äußern. Das war ja die einzige Möglichkeit, die man hatte, wo man das auch offen tun konnte. Das konnte man nur in der Kirche, das konnte man ja woanders nicht. Und das war sozusagen ein Weg, den man gehen konnte und den ich gegangen bin. Oliver Klosch findet es wichtig, gerade an diesen einmaligen Tag des friedlichen Erfolgs zu erinnern. Seiner Meinung nach sollte man aus dieser Erfahrung lernen, aber auch nach vorne schauen. Franziska Mönig über den 9. Oktober 1989 und wie der Tag heute begangen wird in Leipzig, dazu mehr gleich nach den Delphonics. Ready or not. In Minuten. Anlässlich des 9. Oktober ist Leipzig seit heute um 2 Attraktionen reicher. Die stehen auf dem Nikolaikirchhof und sind ein Brunnen und dazu Pflastersteine aus Licht. Die sollen heute Abend eingeweiht werden. Und deshalb ist nun Thilo Schulz hier bei mir im Studio. Er hat die Lichtinstallation, die Pflastersteine aus Licht, entworfen. Guten Morgen, Thilo. Guten Morgen. Wie muss ich mir denn diese Pflastersteine nun vorstellen, wenn ich sie noch nicht gesehen habe? Also zum Ersten möchte ich natürlich sagen, dass das in einer Kooperation passiert ist mit Kim Wortelkamp von dem Architekturbüro Quartier 4. Und wie das aussieht, wird man natürlich jetzt jeden Abend sehen. Es ist so, dass wir 144 von den Pflastersteinen ausgetauscht haben mit Acrylglassteinen, die über Lichtprojektoren mit 3 verschiedenen Farben angesteuert werden. Blau, grün und pink. Und das Ganze passiert so, dass halt irgendwann ein Stein angeht, wenn es dunkel ist. Später dann ein zweiter Stein und zum Schluss nach ungefähr 2-2,5 Stunden sind 144 Steine an, bleiben eine Weile an und gehen dann wieder aus. Warum aber gerade Pflastersteine? Woher habt ihr die Idee gehabt? Es ist natürlich schon, zum einen war der Wettbewerb ausgeschrieben als eine Lichtinstallation, zum anderen ist es so, dass der Platz natürlich mit dem Brunnen, mit der Säule, mit der sehr prägnanten Architektur schon sehr bedeutsam ist und sehr präsent. Und wir wollten etwas erreichen, eine Installation, die zum einen die Funktionalität des Textes, des Platzes erhält, das heißt, dass Demonstrationen weiter stattfinden können und eben keine Übermöblierung passiert von unserer Seite her. Und deshalb haben wir uns auf den Boden gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes, und damit kann weiter der Verkehr, Demonstrationen stattfinden und es ist eine Attraktion, die nur einmal am Tag stattfindet. Hast du eine persönliche Verbindung zum 9. Oktober, die Demonstration zum Beispiel miterlebt? Ja, ich war 17 und war auch bei den Demonstrationen mit dabei. Und das ist aber auch eine interessante Frage aus einer anderen Richtung, denn zum einen habe ich das selber miterlebt und dann war ich eingeladen für diesen Wettbewerb und habe gemerkt, dass ich viel zu nah dran bin. Als Leipziger hier aufgewachsen, auch bei den Demonstrationen mit dabei gewesen. Und deshalb habe ich mir jemanden gesucht wie Kim Wortelkamp, der zwar in Leipzig lebt, hier auch arbeitet, aber nicht aus Leipzig ist, um auch eine gewisse Distanz mit hineinzubekommen in die Arbeit. Zusammen mit diesem Pflasterstein steht nun auch ein Brunnen auf dem Nikolaikirchhof, entworfen von David Clipperfield. Nein, Chipperfield. Hast du mit ihm in gewisser Art und Weise zusammengearbeitet? Also mit David Chipperfield selbst nicht. Das ist ja ein recht großes Büro. Betreut hat das der Herr Schwarz aus Berlin. Also die haben auch in Berlin ein Büro. Und mit ihm haben wir natürlich unsere Pläne abgestimmt. Also das ist ein Wettbewerb gewesen, der parallel lief. Also die Entscheidung fiel nicht von uns, aber wir haben natürlich dann schon geguckt, okay, wie können wir das bisschen zusammenbringen, die Lichtinstallation und den Brunnen. Nun stehen auf dem Nikolaikirchhof eine Säule, ein Brunnen und Pflastersteine und alles im Gedenken an die Friedensdemos. Man könnte so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass es nicht vielleicht ein bisschen viel ist. Und vor allem die Frage, werden dadurch nicht auch die Friedensdemos mystifiziert? Also das ist bei uns ein sehr wichtiger Punkt, dass die Lichtinstallation sich eben nicht bloß auf die Friedensdemonstration bezieht, sondern auch kein Denkmal für den 9. Oktober sein soll, sondern vielmehr auf ein politisches Bewusstsein und eine politische Präsenz im Stadtraum generell hinweisen soll. Und das fängt ja bei, sagen wir, Messeumzügen in den 20ern in Leipzig an und setzt sich bei Antifa-Demos, Antikriegsdemos fort. Also es geht nicht darum, nur auf diesen Tag hin sich zu konzentrieren, sondern generell ein in Leipzig immer präsentes politisches Bewusstsein wiederzuspiegeln. Eine neue Lichtinstallation auf dem Nikolaikirchhof anlässlich des 9. Oktobers. Vielen Dank, Thilo Schulz. Und das hier ist